1. Als Abram nun und nunzig Jahre alt war, erstien im der Herr und forderte ihn auf, ein untadeliges Leben in seiner Gegenwart zu führen. 2. Gott versprach einen formellen Bundemite im zu schließen und seine Nachkommenschaft über Almassen zu vermehren. 3. Angesichts dieser erscheining warf sich Abram erfurchtig zu Boden, woraufhin Gott das gesprach mit im Fortsetz. 4. Gott erklärt, dass diesen Bund aufrechte halten word und Abram dazu bestimmte sei, der Stammvater zahlreicher Nationen zu werden. 5. Aus diesem Grund sollte fortan nicht mehr Abram genannt werden, sondern den Namen Abraham Trajan, die zum Vater weiler Volker eingesetzt word. 6. Gott kündigteren, sein Nachkommen so zahlreich werden zu lassen, dass aus ihnen ganz Volker und sogar Koniger hervorgehen werden. 7. Dieser Bund sollte als Uidverpflichtung zwischen Gott, Abraham und all seinen zukünftigen Generationen bestehen, immer Gott zu sein. 8. Zu dem Versprach Gott, im in seinen Nachkommen das gesamte Land Kanaan, in dem erdersit als Fremdelebter, als dauerhaften Besitz zu überlassen. 9. Gott betonte gegenüber Abraham, das und sein Nachkommen die Verantwortung trugen, die Bedingungen dieses Bundes über Generationen hinweg einzuhalten. 10. Die Zentrale Bestimmung des Bundes, die von allen männlichen Nachkommen beachtet werden must, war die Verpflichtung zur Beschneidung. 11. Die Beschneidung sollte im Körper vollzogen werden und als Sichtbarzeichen für die Vereinbarung zwischen Gott und seinem Volk dienen. 12. Jeds Männlichkeit sollte im Alter von Aktagen beschnitten werden, unabhängig davon, ob es im Haus geboren oder von Fremden gekauft wird. 13. Dies Vorschrift gult ausnahmslos für alle Hausgenossen, damit der Uidbund durch dieses körperliche Merkmal dauerhaft besiegt blieb. 14. Ein unbeschnittener Mann hingegen sollte aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, die er durch die Verweigerung den Bund Gottes gebrochen hat. 15. Weiterhin weiß Gott Abraham und seine Frau nicht lange Sarai zu nennen, sondern den Namen Sarah zu geben. 16. Gott versprach, Sarah zu segnen und einen Sohn zu schenken, so dass Esaias Stammutter von Vulcan und Herrschen werden wird. 17. Abraham fiel ernüt nieder und lacht innerlich, die er bezweifelt, dass ein hundertjähriger und ein neunzigjährige Sarah noch kinder bekommen konnten. 18. In seinem Zweifel bat Abraham Gott darum, dass zu meindes sein Sohn Ismael unter Gottlichem Schutzem leben bleiben möge. 19. Gott erwidet Jedoch, dass Sarah tatsächlich einen Sohn namens Isaac gebaren word, mit dem der Uidbund fortgeführt werden sollte. 20. Bezüglich Ismaels Versprach Gott ebenfalls, in zu segnen, in fruchtbar zu machen und in zum Vater von Zwölffürsten und einem großen Volk werden zu lassen. 21. Denik bekraftigte Gott, das sein eigentlicher Bund mit Isaac bestehen word, den Sarah im folgenden Jahr zur selben Zeit gebaren sollte. 22. Nachdem Gott sein Ausführungen bindet hat, entsorgte sich der Gegenwart Abrahams und stieg von ihm auf. 23. Daraufhin nahm Abraham seinen Sohn Ismael soe al manlichen Horstgenossen und Volzog nochem selben Tag die Beschneidung, wie Gott es befohlen hat. 24. Zu diesem Zeitpunkt war Abraham selbst 99 Jahre alt, als sich der rituellen Beschneidung unterzog. 25. Sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als ihm die Beschneidung vorgenommen wurde. 26. So wurden Abraham und sein Sohn Ismael im exakt gleichen Tag beschnitten, geboten Gottes Volk zu leisen. 27. Ebenso wurden al anderen Männer seines Haushalts, ob im Haus geboren oder als Sklaven erworben, gemeinsam in it im beschnitten.